Telekom, Doppelfernsprechkabine, Schönleinstraße 7 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören drei singende Jugendliche, die den Berichterstatter Drase, auf Deutsch gesagt, verarschen. Ansonsten auf dem Zickenplatz hier der kleine Biomarkt und ja, bis auf, dass es gleich an zu regnen fängt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.